Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Also, Top 1, sage ich jetzt einfach mal, sind die Bayern. Ich hatte, ohne das jetzt, das war jetzt so meine persönliche Idee, und ich hatte es auch auf die Mailingliste geschrieben, und wenn ich mich recht erinnere, gab es da so ein, zwei Zustimmungen und ansonsten kaum Kommentare. Ich fände das ganz charmant, wenn der Name Krähennest grundsätzlich auch von anderen Landesverbänden benutzt werden würde, halt eben mit dem Derivat, wir haben ein Krähennest NRW und wir haben ein Krähennest in Bayern. Vielleicht mal eure Stimmen dazu hier. Alle Anwesenden. Stefan, du stehst hier oben, du musst jetzt zuerst was sagen. Ich habe mir da überhaupt noch keine Gedanken gemacht. Ja, was sagt denn dein Gefühl? Wollen wir mal. Ich mach's jetzt mal, weil ich ja der Meinung bin, dass es gut so ist. Ich sag's jetzt mal plakativ. Findest du es besser, wenn wir Namensrecht auf den Namen Krähennest in Nordrhein-Westfalen erheben? Nein, ich finde schon gut, dass das Krähennest so in ganz Deutschland genutzt wird. Ich frage mich nur, wie gut es ist. Also schöner fände ich, wenn das Krähennest ist. Also ja, ich weiß noch nicht, wie ich es erklären soll. Ich denke nochmal 2 Minuten drüber nach. Okay. Vielleicht kann ich mal was dazu sagen? Ja, natürlich. Wir hatten jetzt nicht grundsätzlich den Antritt, in Bayern ein zweites Krähennest namentlich zu machen, sondern ich habe das nur bei der Aufstellungsversammlung genutzt, um den Leuten das plakativ zu machen, wovon ich eigentlich rede, um da jetzt nicht lange erklären zu müssen, was man da so machen könnte und so, habe ich gesagt, Mai, so ein Krähennest wie NRW hat für Bayern. Da war aber noch nicht der ursprüngliche Ansatz, dass wir jetzt Krähennest unterstrich Bayern haben wollen. Es gibt bei uns schon sowas, das heißt freibeuterhafen.de. Das käme genauso in Frage. Spricht jetzt nichts dagegen, aber wir haben uns das noch gar nicht überlegt mit dem Namen und bisher hat auch noch keiner vorgeschlagen, das so zu machen. Das war auch mein Vorschlag, das ist auch ganz klar. Es kam auch nicht von euch, sondern das war mein Vorschlag. Aber ich hole mir gerade für meinen Vorschlag ein bisschen Rückendeckung, beziehungsweise möchte hören, wenn jetzt die Krähennestler sagen, nö, wir wollen, dass der Name Krähennest in NRW bleibt, weil es ein NRW-Label ist. Ja, so what, dann ist das so und gut ist. Ich habe aber grundsätzlich so die Vorstellung, dass das vom Label her interessant wäre für den gesamten Bund, reine Träumerei, wenn jeder Landesverband einen einheitlichen Namen nutzt und wo man auch vielleicht tatsächlich irgendwann für mehrere Landesverbände eine zentrale Seite hätte, wo man sieht, hey, ich möchte ein Bundeskrähennest anhören mit Bundesthemen oder aber eben Niedersachsen oder eben Bayern oder also das wäre so eine Idee von mir und deswegen bringe ich das jetzt hier aufs Tablett, um einfach zu fragen, wie sehen die anderen das? Aber so wie es bei uns immer läuft, wenn jetzt die meisten sagen, nö, wir wollen Krähennest als reinen Namen haben für NRW, ja, wie gesagt, dann ist das halt so. Und ich weiß auch nicht, ob die Bayern überhaupt das Krähennest Bayern nennen wollen. Ist unentschieden bei uns, noch gar nicht dran gedacht. War halt nur eine Idee von mir. Genau, Bernd, deine Meinung interessiert mich natürlich. Konntest du verfolgen, worum es geht? Da ich weiß, dass du da schon erstmal einen Namen zu sagen. Da ich weiß, dass du schon länger daran denkst, weiß ich auch, was du für Visionen da hast. Ich finde die grundsätzlich auch nicht schlecht. Wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, wir sollten das Krähennest NRW nicht zum Bundespodcast ausbauen, sondern wenn, nur auch über Bundesthemen berichten und was wir schon mal gesagt haben. Ja, das ist ja eine andere Baustelle. Das ist ja akzeptiert, haben wir ja schon gesagt, das wollen wir nicht, das ist ja auch nicht die Frage. Sondern eben nochmal zum Wiederholen, ich hatte und ja... Und wenn andere Landesverbände das Label übernehmen wollen, sehr gerne, fände ich es sinnvoll, weil es dann, wenn jemand über das Krähennest redet, weiß dann jeder, worum es geht. Wenn die das natürlich nicht wollen, kann man sie nicht aufoktroyieren. Du meinst, wir haben gar nicht mehr Rechte als die Bayern? Wieso mehr Rechte? Das interessiert uns Piraten sowieso nicht, oder? Ja, war nur ein blöder Spruch wegen über Bayern-Lästern und so. Ich glaube, ich war bei dem letzten Gespräch durch Zufall auch dabei, als es darum ging, soll man auch Bundesthemen mit reinnehmen. Ich meine, ich hätte da auch sowas gesagt wie, wenn man andere Länder mit reinnimmt, muss man halt aufpassen, dass es machbar ist und von der Manpower her geht, weil es ist ja nichts blöder, als wenn man jetzt irgendwie, ich sag mal, ein neues Krähennest Bayern aufmacht und dann im Vergleich halt nur alle 2 Monate irgendein Podcast drin ist. Nee, ist jetzt ein ganz anderer Hintergrund. Die Bayern wollen einen Podcast machen. So, damit haben wir erstmal mal nichts zu tun, genau genommen. Erstmal so richtig, Mike, oder? Ganz korrekt. So, und dann hatte ich vorgeschlagen, aber mit dem Hinweis auf meine persönliche Vorstellung, warum nennt ihr in Bayern den Podcast nicht Krähennest Bayern, so wie wir es Krähennest der NRW-Podcast nennen? Und dafür ist Bayern ja verantwortlich, ob das Ding läuft oder nicht. Und dann und schlussendlich nicht wir. Namen Klaus. Na Bend. Ja, mit dem Risiko, dass dann der Name darunter leiden könnte, wenn verschiedene Krähennester auftauchen, die aber nicht bedient werden können als Krähennest unter dem Namen Krähennest. Schönen guten Abend aus Bayern. Nabend. Nabend. Servus. Genau, servus Klaus. Wenn es natürlich Möglichkeiten gäbe, dann zum Beispiel Seiten mitzunutzen oder Infrastruktur mitzunutzen, Erfahrungen mitzunutzen, ist es wahrscheinlich immer gut. Naja gut, so war es beim Piraten mit Vorschussvertrauen halt. Und ich gehe davon aus, wenn ein paar Leute sagen, wir machen einen Podcast und die Bayern würden sich dazu entscheiden, den Namen zu übernehmen, dann würde ich erstmal davon ausgehen, dass es funktioniert. Und wenn nicht, gut, halt Pech. Aber das ist meine persönliche Meinung. Deswegen frage ich auch die anderen, was die so meinen. Also ich fände es eigentlich ganz gut. Ich finde es jetzt, ich habe es ja heute auch geschrieben, es sieht ziemlich klasse aus. Und die Verlinkung da auf die Bundesseite mit dem Krähennest. Und es ist nun mal jetzt eine Marke geworden. Und das Einzige, was ich mir wünschen würde, wäre eben quasi, wenn wir das jetzt erlauben würden, wenn wir es uns so entscheiden, dass wir einfach sagen, okay, finden wir geil, Krähennest, das ist unsere Piratenmarke für den Podcast bundesweit, dass wir vielleicht da noch ein bisschen am Anfang für die einzelnen Verbände so eine Art Hilfestellung geben würden, dass man eben sagt, hey, schickt uns eure ersten Takes rüber, wir hören uns das mal an, geben Input, geben Feedback oder sowas und wenn das dann läuft, dann ist alles wunderbar. Ich würde ganz gerne den Alexander mal eben abholen. Planet-Fox hier. Alexander, es geht darum, dass die NRWler sich überlegen, ob sie den Namen, die Marke Krähennest grundsätzlich zur Verfügung stellen wollen für andere Landesverbände, wobei ich schon erklärt habe, dass wir uns darüber noch keine Gedanken gemacht haben, das auch noch nicht dafür oder dagegen, aber sie überlegen, ob sie es grundsätzlich überhaupt wollen. Also, ich tue jetzt mal einfach das Idee vorstellen. Also, wir hatten die Idee eines mir fällt der Freibeuterhafen. Die Domain haben wir auch hier in Bayern. Da sind auch irgendwie ein paar Podcasts und ein paar Sachen drauf, aber irgendwie läuft es nicht so. Und eigentlich war gedacht, dass wir eine Seite aufbauen, nicht nur für Podcasts, sondern für alle Formate. Also sprich, einmal diese Podcasts, dann zum Beispiel, wir haben auch jetzt mittlerweile sowas wie einen dicken Engel, die Borzen, dass man das dort unterbringt und dann haben wir noch in Bayern die Trailer-Piraten, die so Videos machen und dass man eine Seite nennen kann, interessierten anderen Piraten, wo man dann nicht lange suchen muss, sondern man gibt die Domain ein und hat dann die aktuellen Sachen wie Video, wie Audio, wie Podcast, je nachdem, zum Abruf. Das war die Idee dahinter. Von dem her, irgendjemand hat von euch gemeint, ja, wir könnten doch auch das unter Krähennest und so machen. Was jetzt hier gerade angesprochen ist, dass man einfach eine Plattform für den kompletten Bund aufbaut, halte ich für schwierig, weil da wird es zu überladen. Nee, das war nicht der Gedankengang. Wir hatten schon mal über die Bundesvariante gesprochen und ist eher einstimmig, sag ich mal, abgelehnt worden. Jetzt ist einfach nur die Idee zu sagen, der Name, ihr nutzt einfach den Namen und sagt, das Ding heißt jetzt Krähennest Bayern. Was ihr damit en Detail macht, ist ja alles eure Sache. Ich meine, es gibt ja keine Regeln dafür, wie das zu sein hat und um Gottes Willen, ich glaube, auch keiner würde hingehen von uns und sagen, pass mal auf, ihr müsst das jetzt so machen wie wir oder irgendwie so ein Quatsch. Es geht einfach nur um den Namen, weil ich grundsätzlich sehr cool fände, wenn es eben in ganz Deutschland mehrere Podcasts gibt mit gleichem Namen und dem entsprechenden Wiedererkennungswert. Aber jeder macht sein Ding halt. Übrigens, im Prinzip machen wir das genau, was du gerade beschrieben hast. Natürlich haben wir eben auch Videos und wir haben auch unsere erste Diskussionsrunde hinter uns im Krähennest und ich würde sowas auch gerne wieder machen. Aber im Prinzip ist das ja egal, was man damit macht. Aber wenn natürlich der Name Krähennest bekannt ist, finde ich das auch gerade für den Wahlkampf und für die Presse nicht schlecht. Richtig, ich habe gerade jetzt überlegt, rein theoretisch, wenn man das wirklich von mir aus im nächsten Wahlkampf nach dem 2013 hätte man vielleicht eine Infrastruktur, wo man in jedem Landesverband vielleicht 5 Leute hat, die das machen und dann hätte man halt Krähennest NRW, Krähennest SR und so hätte man auch könnte man dann später auch sagen, ja in deinem Bundesland muss halt mal hier auf Krähennest-NRW oder BY gehen, Dort ist für dein Bundesland quasi diese ganzen Sachen drin. Und dann könnte man natürlich irgendwann mal sagen, man tut diese zentrale Krähennest-Adresse, oder man tut es halt mit Subdomains, fällt mir gerade ein. bY.krähennest.de, das wäre wahrscheinlich auch machbar. So, und wenn das sich mal so in die Leute einprägt mit der Zeit, fände ich das eigentlich ganz in Ordnung. Ja gut, also schlussendlich müsst ihr entscheiden, ob ihr das wollt. Und ich glaube, wenn wir das hier abstimmen würden, würde das positiv ausfallen. Das ist jetzt mein Gefühl. Oder sagt jemand, das geht gar nicht. Zumindest von den Anwesenden hier. Nee, es müsste halt nur ein bisschen sichergestellt werden, dass die CI dann auch gewahrt würde, also was die Musik zum Beispiel angeht, dass man da eine Wiedererkennung auch hat und das nicht dann, will jetzt Planet Fox natürlich nicht zu so nahe treten, dass man Schuhplattler oder sowas dann hat in Bayern. Weiß ich nicht, also fände ich halt ganz gut für die CI, dass es sowohl audiomäßig als auch vom Namen her, dass das passt. Ja, Das ansonsten. stimmt, da gebe ich dir recht. Dann Aber ich gut. würde ich euch empfehlen, dass ihr sowas wie eine Anforderungsliste oder sowas macht. So, ich weiß nicht, wie das. Ich stelle mir das gerade so McDonald's-mäßig vor. Ich kann ja auch nicht sagen, ich tue dieses M jetzt rosa machen oder so. Ja. Sowas, dass ihr irgendwie eine Richtlinie, ihr wollt, dass das und das verwendet wird und ihr wollt, dass das so und so ist. Diese CI könnt ihr ja definieren. Nur ihr könnt mir jetzt nicht sagen, ja, wir wollen die CI, wir wissen aber nicht, wie das ist, aber wenn ich dann irgendwas mache, dass mir dann gesagt wird, ja, das darfst du natürlich nicht machen. Einfach so ein Grundding, wo ich weiß, was ich nicht machen darf und was gewünscht wird. Also ich glaube, wir machen es uns da gerade ein bisschen zu kompliziert. Der Klaus sagt eben, und mischt euch bitte alle ein. Aber ich denke, dass das Logo wäre einigermaßen wichtig, Intros, Outros wichtig. Und fällt dir sonst noch was ein, Klaus? Naja, aber Die, da also würde die die Musik Diskussion. natürlich, klar. Also jetzt sagen wir, das Wording müsste man natürlich auch dann schreiben für die Intros und Outros, aber das ist ja jetzt dann nur eine Sache, wo man sagt, das würde dann ausgetauscht werden, eben Krähennest, der Podcast der Piraten in Bayern oder der Piraten im Saarland. Das wäre ja nur eine Ergänzung, also nur ein Umschreiben und das müssten die halt dann aufnehmen und dann auf die entsprechende Musik drauf produzieren. Und da könnte ich zum Beispiel, ich habe das ja hier, die ganzen Musikfiles zum Beispiel auch, sind ja auch schon vorgeschnitten, könnte ich Ihnen die reinen Musikbetten dann quasi zur Verfügung stellen, inklusive der Texte, die wir haben. Da könnte man wirklich so eine kleine CI-Fibel zusammensetzen, wie wir das auch aufgeteilt haben in Spelunken, Cars, Talk im Sturm, Pressemitteilungen und die normalen Podcasts, was wir uns dabei denken. Also so quasi eine kleine Produktionsrichtlinie. Sowas habe ich auch für die Sender gemacht, für die ich gearbeitet habe. Gab es dann für jeden Sender gab es eine Produktionsrichtlinie, wie man das dann am besten umsetzen sollte. Bin ich zwar grundsätzlich dafür, finde ich jetzt aber schon sehr viele Vorgaben. Da müsste man nach meinem Verständnis aber schon vorher mitreden können, wie das ausschauen soll. Denn das jetzt eins zu eins zu übernehmen und nur über die Intro-Outro drüber zu sprechen, das fände ich dann relativ langweilig und würde mir dann keinen Spaß mehr machen. Kann ich verstehen. Also jetzt rede ich nur für mich. Entscheiden tun das ja alle zusammen. Ich will auch nicht, dass der, also ich fände es doof, wenn jetzt der Eindruck entsteht, hier die NRW-Leute, die können Podcasts und alle anderen müssen sich danach richten. Ich glaube, das wäre das falsche Signal und ich weiß auch, dass der Klaus das so nicht meint. Okay. Ja, dann noch Also was anderes. es geht ja hier um den Namen und um die CI und wir haben ein gewisses Standing mittlerweile. Dafür haben hier auch einige Leute heftig gearbeitet, sehr viele Leute heftig gearbeitet und also da muss ich sagen, ich weiß jetzt nicht, was du meinst, das macht mir dann keinen Spaß mehr. Also dass ihr dann euer Wording oder sowas habt, das ist sehr gut, aber der Name Krähennest steht halt einfach mal und die Musik ist natürlich für die CI sehr wichtig, weil die das Feeling gibt. Also und für die Wiedererkennbarkeit eben sehr wichtig ist. Also ja. Das ist doch total berechtigt, habe ich auch gar kein Problem mit. Nur würde es mir da nicht gefallen. Das kann ich ja auch sagen. Ich kann ja genauso meine Meinung haben. Also ihr habt da ganz eigene Ideen und die möchtet ihr auch umsetzen. Zumindest Gestaltungsspielraum haben. Ja, ich meine, kann ich verstehen. Ist dann halt die Frage, ob man das dann wirklich Krähennest nennen sollte. Genau, genau. Also ich habe mir gerade überlegt, wenn das jetzt so jeder macht, also jeder seinen eigenen Brei, eigenen Namen und so, fände ich das irgendwie blöd wiederum. Weil dann heißt es in Bayern, heißt es dann Freibeuterhafen, in NRW Krähennest, in woanders anders wie und so. Und sagen wir mal, solange man in seinem Bundesland bleibt, wird es wahrscheinlich egal sein. Aber außerhalb davon wird es dann wiederum schwieriger. Das gibt's bei, ich weiß nicht, bei manchen Projekten gibt's es schon. Wo dann unterschiedliche Namen sind, aber dasselbe ist. Ich mache folgenden Vorschlag. Wir haben jetzt ja einfach mal so ein bisschen miteinander gequatscht und ihr könnt ja bei euch nochmal innegehen, wenn ihr sagt, es gibt ja da ein paar Möglichkeiten. Entweder ihr sagt, nö, wollen wir gar nicht. Gut, dann ist die Sache mit dem Namen erledigt. Wenn ihr sagt, wir können uns das vorstellen, aber dann würden natürlich die ABAs interessieren und die ABAs bräuchten wir dann. Und dann, wie es eigentlich bei Piraten üblich ist, kann man sich ja normalerweise dann vielleicht einigen, ob was möglich ist. Aber Klaus hat natürlich schon recht mit den Dingen. Also die grundlegende Dinge, die genannt sind, die gehören nur mal zum Krähennest und die bleiben. Und die Frage, welche Freiheiten sind damit gemeint und welche nicht. Aber ich hätte jetzt auch Bauchschmerzen dabei, eben genau das zu vermitteln. Wir sagen, wie der Podcast funktioniert. Und ich für meine Person möchte das definitiv nicht sagen und das nehme ich für mich nicht in Anspruch. Ich habe jetzt folgende Idee. Wir reden mal jetzt momentan nicht über den Namen. Wir bauen mal was auf und dann reden wir ein paar Wochen nochmal, wenn wir soweit sind, darüber. Das haben wir jetzt da. Ist zwar noch nicht live, aber das ist jetzt die Idee dahinter, so sieht das aus. Und dann könnt ihr nochmal sagen, das ist ja eigentlich dasselbe, wie wir das wollen. Oder die Idee ist gut, die könnten wir auch hier probieren, zum Beispiel, dass man es so macht. Wir müssen ja jetzt nicht heute einen Namen festlegen, ob das dann Krähennest heißt. Also, vielleicht erzähle ich mal einfach, und das jetzt hat mit dem Namen jetzt mal gar nichts mehr zu tun, dann würde ich sagen, beenden wir das für heute und ihr überlegt und wir überlegen und dann sprechen wir, wie sich alle entschieden haben. Das ist ja jetzt auch nicht dringlich, oder? Ja, einverstanden. Nochmal zum Verständnis, zur Klarstellung. Selbstverständlich macht ihr das sehr gut und ihr habt eine CI und die finde ich auch klasse und wir wollen uns da auch nicht einmischen oder ich will mich nicht einmischen und meine auch nicht, dass ich das besser könnte oder so. Ich hätte halt den Wunsch, wenn ihr bestimmte Vorstellungen habt, die ich jetzt schon so rausgehört habe, total okay, respektiere ich gerne, dass ihr die dann irgendwie in so einen 10-Zeiler schreibt. Also das sind so die 10 Regeln, die machen uns aus und wenn jemand uns mitmacht, dann wünschen wir, dass das ungefähr so ist. Wenn man die hat, dann kann man sich auch besser dazu positionieren und ich denke, dann können wir es gut sein lassen mit dem Namen und CI und sowas. Ich glaube, das kriegen wir hin, oder? 1 plus. Ja, gucken wir mal. Genau. Okay, dann möchte ich aber noch eben erzählen, was wir an Unterstützung leisten können, vollkommen egal, wie das Kind am Ende heißt. Oder mal eben noch ein bisschen früher, als wir mit dem Krähennest angefangen haben, wir haben es übrigens einfach gemacht. Also wir haben den Namen, der ging Holter die Polter und wir haben gesagt, alles ist wichtig, alles ist interessant, aber das Wichtigste ist, dass wir einfach erstmal eine Episode online bringen. Und das erste Intro war beschissen, ich hab's gemacht. Und was auch immer alles noch verbessert werden konnte, aber wir haben es einfach online gestellt. Wenn man mich fragt, würde ich immer dazu raten, hey, wir sind Piraten, mach das einfach und mach bloß keine wochenlange Planung mit irgendwelchen perfekten Vorstellungen, weil du gerade gesagt hast, Planet Fox, dass ihr das erstmal aufbauen wollt und nicht veröffentlichen wollt, nur so als Hinweis, schlussendlich entscheidet ihr das ja, wie ihr es machen wollt. Jetzt möchte ich redaktionell, konzeptionell und so weiter sind hier schwer verpönt. Ja, stimmt. Radbert, raus. Taktgefühl wird bei uns übrigens in der Maßeinheit Radbert gerechnet. Okay. Ist aber immer negativ. Okay. Was wir aber auf jeden Fall machen können und was ich gerne anbieten möchte, ist, ich habe ein Tool programmiert, mit dem man die Podcasts für den Podcast-Feed, iTunes, Podcast.de und so weiter erstellen kann. Ich habe euch auf eure Seite einen Link gesetzt mit so einem kleinen Video, was ich mal im August gemacht habe. Das ist zwar nicht aktuell, beschreibt aber, wie es funktioniert. Und das hat dann mit dem Krähennest gar nichts zu tun, auch wenn das Logo da erscheint. Das ist eine Software, da kann ich jeden Podcast reinsetzen. Das würde ich euch gerne zur Verfügung stellen, wenn ihr sowas denn nutzen wollt. Super, schauen wir gerne an. Aber wie gesagt, es hat nichts mit dem Namen zu tun, das ist alles vollkommen austauschbar. Ja, finde ich ganz gut, ne? Wir sind also für Unterstützung gerne offen, das ist ja gar keine Frage. Wir profitieren gerne von eurer Professionalität, ganz ernst gemeint. Oh, danke. Hat er gerade behauptet, wir sind professionell? Aha, das war auch eine Beleidigung, oder? Bayern schlägt zurück. Also ich muss sagen, toll, was ihr macht. Also ich staune. Am Anfang habe ich das nicht so mitbekommen, aber das ist so, auf einmal war das krass. Also ihr habt ja 2 bis 3 Podcasts pro Woche oder mehr sogar. Ja, wenn man jetzt, ist tatsächlich so, und das macht ja auch dann eben Spaß, weil eben viele Leute da an einem Strang ziehen und die Stimmung gut ist, sag ich mal, funktioniert das. Ja, das Neueste, wo ich ja tatsächlich total saustolz drauf bin, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, das sind natürlich dann alle so kleine Schmankerl, die dann auch alle funktionieren könnten, obwohl die würden auch funktionieren, wenn ihr kein CI benutzt. Habt ihr festgestellt, dass ihr auf der Bundesseite jetzt unsere Pressemitteilungen bunt hören könnt? Total geil. Ist echt geil, oder? Mit unserem Logo, Krähennest und unseren Sprechern, und das ist auf der Bundesseite. Alle Pressemitteilungen, die von uns gelesen werden. Total cool. Ich bin so stolz auch. Fand es total super. Ja. Der Hintergrund ist, das ist aber jetzt weniger unsere Leistung, sondern wir haben einfach gesagt, wir machen die NRW-Pressemitteilung und wir machen die Bundespressemitteilung. Das alleine ist schon eine Höllenarbeit und da gibt es immer fleißige Sprecher, die sich drum kümmern. Eben, also das ist unsere Leistung. Das ist die Leistung des Krähennest-Teams. Also muss man sagen. Ja, die PMs, ne, natürlich. Ja, natürlich. Aber das Online-Stellen, das will ich ja gerade eben erklären. Da hat der das muss man dem Motorradblogger, denn der hat das Tool programmiert, das Krähennest-Plugin für WordPress. Dieses Plugin geht nämlich hin und setzt dann die Podcasts, die bei uns im Feed drin sind, automatisch auf die Bundesseite und filtert anhand des Textes eben nur die PMs raus. Und das hat der Motorradblogger entwickelt. Das finde ich total geil. Kann man das auch für alle anderen? Also ich würde das gerne bei uns auch implementieren, hier im RBK und so. Ich habe das schon angeleiert, dass wir das für die auf der NRW-Seite halt auch kriegen, weil das Tool ist eben dynamisch programmiert und hat nichts damit zu tun, ob das für Bund oder Land ist. Das heißt also, ich habe jetzt schon an unsere Technik geschrieben, dass sie bitte dieses Krähennest-Plugin für WordPress eben auch integrieren, damit die NRW-Pressemitteilungen auch automatisch verlinkt sind. Das heißt also, unsere Leute müssen es ja nur sprechen, ins Krähennest hochladen und automatisch steht es in NRW. Und das würde dann auch mit dem bayerischen Podcast funktionieren. Cool. Ganz prima. Ist das denn auf der Seite? Ich bin jetzt piratenpartei.de und dann? Letzte Meldung als Podcast. Telefon- und Internetbenutzer brauchen Schutz vor staatlichen Eingriffen und dann gehst du auf Abspielen und dann geht dieses coole Intro los. Genau, und wenn du auf die Pressemitteilungen gehst auf der Seite dann, oder auf eine andere Pressemitteilung oder sowas, dann funktioniert das auch super. Das ist ganz klasse. Ja, jetzt sehe ich es. Das ist echt cool. Ja, und das ist der Marc Schieferdecker, der das programmiert hat. Zusammenarbeit und unterstützt hat das der Wolfgang Wiese. Jetzt weiß ich gar nicht, welche Berufung oder was der genau macht im Bund, aber der kümmert sich, macht irgendwas im Bereich Presse. Auf jeden Fall sehr cool. Also Respekt vor eurer Arbeit. Ja, wie gesagt, Pressemitteilung, unsere Leistung, klar, sind wir stolz drauf, das Tool ist aber nicht von uns, aber ich bin trotzdem stolz drauf, weil es natürlich sehr cool rüberkommt, Barrierefreiheit und so weiter. Aber das könnt ihr auch benutzen und hat auch mal nichts damit zu tun, dass mit dem Label, das ist ja schlichtweg nur Software. Okay. Ich finde das super, wir haben hier auch bei uns in Bergisch Gladbach haben wir auch einen blinden Piraten, für den ist das natürlich auch total geil. Ja, jetzt müsstet ihr dann nur bei euch im Bergisch Gladbach das auch komplett als Pressemitteilung sprechen, ne? Ich würde das gerne auf unsere WordPress-Seite dann einfach auch dieses Plugin bringen. Wenn du auf Google einfach nach Krähennest Plugin suchst, findest du das Ding sofort. Der hat da eben auch einen WordPress-Blog und beschreibt das Tool da. Ha, geil. Ich guck mal eben nach, warte, dann gebe ich euch den Link. Ach, man muss nur tippen, dann erscheint es schon. Hier es ist. Oh, kannst du mir die mal vorlesen, bitte? Ja, was haben wir denn heute noch für Tops? Ich habe immer so viel, worüber ich gerne sprechen würde. Ich schreibe es aber meistens nicht auf. Ja, natürlich das Grundsatzprogramm Hörbuch. Ja. Ich glaube, da hängt es jetzt hängt's bei mir, ne? Ich bin der Einzige, der Fehler gemacht hat, oder waren es noch mehr, außer Steffi? Hat nur bis zu Seite 15 bis hier gelesen. Also ich hoffe, er liest das relativ schnell jetzt noch den Rest, weil vorher Bernd Pirat und Backschafter haben erst danach, ich glaube ab Seite 16 gelesen. Also weiß ich nicht, wie fehlerlos das jetzt war. Ich war schon ganz frustriert. Herr Tobi ist als Einziger, der die Fehler reinhaut. Ich denke, das gibt's ja gar nicht. Ich möchte, dass Bernd mindestens genauso viel Fehler drin hat. Schauen wir mal. Wer die meisten Fehler hat, muss mal eine Runde Bier ausgeben. Mindestens. Hey Bernd, wenn ich dich anpöbel, möchte ich bitte zurück angepöbelt werden. Schläfst du gerade? Auf so dilettantische Versuche anzupöbeln reagiere ich schon gar nicht mehr. Da bin ich bestens gewöhnt. Ach übrigens, dein Podcast mit Michel Marsching, den gibt es auch gleich als YouTube-Variante. Ich muss ihn nur hochladen. Ich habe eine blöde Frage. Ja? Wenn es bald ein Hörbuch gibt, könnte man theoretischerweise das auf, würde nicht die Riesendatei sein, aber man könnte es auf 5000 USB-Sticks, wo Piratenpartei Deutschland draufsteht, draufschmeißen, oder? Genau das ist die Idee. Genau das passiert. Teil. Genau das passiert, ja. Und ansonsten kann man es noch auf CD brennen, aber hat wir kriegen, ja auch das auch passiert. Schon. Gedruckt mit Pappschuber, allen drum und dran. Das Hörbuch ist ja auch eigentlich fertig, dachte ich, bis ich gehört habe, dass Fehler drin sind. Was hast denn du für Fehler da reingehauen? Oh, fang nicht an, Bernd. Oh, es ist... Ach, nee. Kann mal bitte einer den Klaus muten? Kann mal bitte einer den Klaus muten hier? Ach, ich weiß es gar nicht. Irgendwann mit Bürgerinnen und Bürger wieder so ein Gender-Kram oder was habe ich da verursacht? Ja, es war so dieser Gender-Kram. Da hast du also, aber auch sehr pointiert gesagt, eben nicht Bürgerinnen oder Nutzerinnen, sondern Nutzer. Bürger. So nach dem Motto hier so, L'Apprentin, hörst du zu? Ja, gut, dass meine Frau das noch nicht gehört hat. Die würde mich dafür 3 Wochen lang unterdrücken. Also ich muss ja echt sagen, ich bin wirklich gerührt über so viel Arbeit, die ihr da reinsteckt und wie toll ihr das macht. Das tut irgendwie die letzten Tage ein bisschen wieder was gut machen bei den Piraten. Ach, wieso? Das passiert allen Piraten überall so viel, die Arbeitskreise arbeiten. Das Problem ist einfach nur, dass es von so einem Sahnehäufchen Scheiß überdeckt wird in den Medien momentan. Und das ärgert mich richtig. Ja, mich auch. Ja, ich sehr gut glaube, die Bayern ärgern sich gerade besonders über ihren Landesvorsitzenden. Ich weiß nicht, wo euch die Stimmung ist, aber ich meine, ich habe mich so schon drüber geärgert, aber wenn ich in Bayern wäre, würde ich mich noch mehr drüber ärgern. Das habe ich noch nicht gelesen. Oh ja, und dann hätte der Buffo endlich backt kleine Brötchen und hält in der Öffentlichkeit den Ball flach und dann kommt einer aus Bayern und haut nochmal oben drauf bei Annette. Ja, Riesenidee. Kriegen wirklich eigentlich Riesenidee. Geld von der dafür, dass sie die ihren Job bezahlen? Was hat der denn gemacht, der Sekor? Ja, du musst den Spiegelbericht lesen. Und er hat sich genau darüber beschwert. Spiegel Online. Nicht schon wieder Spiegel Online. Ja, wer denn sonst? Oh, was meinst du, wovon Annette lebt? Dabei hat die CSU gerade so scheiß Schlagzeilen. Da brauchen wir uns doch nicht in den Vordergrund spielen. Ich verstehe es auch nicht. Wir haben 11 Meter ohne Torwart da liegen. Oh, ist das alles hier so. Boah. Und ihr sagt, geh auf den Spiegel und dann lese ich hier schon Neuärger um den Krippenschutz wegen Verdachts auf Verunreinigung und dann reicht's mir schon. Ja, ich finde aber nichts zu den Piraten auf Spiegel Online. Oh, ich habe den Link nicht mehr. Warte mal. Ich glaube, ich habe. Ja, Störfeuer von der Spitze, da ist er. Bitte lasst euch aber nicht die Laune verderben. Nö, ich bin gerade mit anderen Sachen beschäftigt. Ich mach gerade das Konzept für die Webseite. Okay, dann lass uns doch jetzt mal eben, ich schreibe mal eben hier Top 2 rein. Das alte Thema, unser Blog läuft über. Ja, ich habe aber da unten Top 2, Top 3 habe ich schon. Oh, ach, da bin ich schon gerade dran. Ich bin zu tief. Wieso bin ich zu tief? Also ich bin mal in der Borsten. Ich habe das schon mal vorbereitet. Du warst im letzten Protokoll. Also, liebe bayerischen Kollegen, wenn ihr euch jetzt von dannen machen solltet, wenn ihr irgendwas braucht, irgendwas wollt, textet uns einfach an, dann sind wir da und vollkommen Wurst, wie ihr euch entscheidet. Kurze Zwischenfrage, wollt ihr denn auch eine eigene Seite aufsetzen? Ja, gibt schon. Gibt schon, okay. freibeuterhafen.de. Und es war vorhin so das Gespräch, ob wir Krähennest irgendwie mitnutzen, dass verschiedene Landesverbände das mitnutzen, aber allerdings kam dann natürlich der Einwand, da müsste man schon ein bisschen auf die CI gucken, das ähnlich gestalten etc. Und das müssen wir uns einfach überlegen. Ich lege jetzt gerade, bin gerade dabei, die Navigation zu überarbeiten. Dann würde ich eventuell einen Navigationspunkt vorschlagen, Podcasts deutschlandweit oder irgendwie Bundesländer oder sowas, dass wir das dann erweitern können immer wieder, wenn einer dazu kommt von, was weiß ich, Hamburg oder Hessen oder sonst wo. Ja, genau, so war die Idee. Dass man sich dann untereinander verlinkt quasi. Das würden wir auch so machen, klar. Also ich fänd auch cool, aber jetzt reine Spinnerei, zum Beispiel tatsächlich eine Seite, eine ganz eigene Seite, Krähennest. Ich habe übrigens krähennest-podcast.org oder irgend sowas habe ich registriert, wo dann tatsächlich dann drauf schöne Krähennest und wir haben derzeit Bayern und Nordrhein-Westfalen. Gut, und dann kann man sehen, welches Bundesland anspringen möchte. Sowas zum Beispiel. Wir können Navigationspunkt Krähennester machen und dann darunter halt die Bundesländer. Oh, ob die Domain noch frei ist? Das wäre cool, oder? Dann haben wir ein Hauptkrähennest. Man könnte jetzt auch, als was für Krähen es noch gibt. Also Krähen gibt es auch verschiedene Arten. Ist noch frei. Gibt da verschiedene Arten. Ich registriere dann mal eben parallel krähennester.de. Das ist eine gute Idee, die ist noch frei, stimmt. Krähennest.de ist wohl schon besetzt, aber da kommt nichts. Ja, ich habe bei Krähennest schon ziemlich viel besetzt. Also ich wäre fast auf die TV-Domain reingefallen. Was wollte 1 und 1 haben? Irgendwie 90 Euro Einrichtungsgebühr. Super. Ja, für TV-Adressen. Ich habe da eh so eine komische Vermutung, wenn die Domains so teuer macht, ist die Frage, machen die dann 5 Domains, die sie verkaufen, für 500 Euro oder was weiß ich, nicht alles, und sonst verkaufen die nichts. Leben die davon? Ja, ich vermute mal, ich vermute mal, es hat bei den TV-Domains einen Grund, weil die Einrichtung von der DE-Domain kostet irgendwie 3 Euro. Also, ist auch nur bei der TV-Domain. Jetzt habe ich die alle durchprobiert, aber da war es so. Aber sogar Krähennest mit E war schon belegt. Ja, vielleicht von unserem Bundeskrähennest, wo nichts passiert. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend noch und macht weiter so. Und ich melde mich, falls wir was brauchen. Vielleicht komme ich dann nochmal zu so einem Orga-Treffen hier. Aber ich muss jetzt wieder weiter. Ich habe das nächste Event da unten. Alles klar, danke, vielen dass Dank du da für warst. Danke für eure Hilfe. Jo, viel Spaß. Kein Problem. Der Mai kann ja noch runterkommen, wenn er Müll oder hoch. Ja, der Mai da oben bei der Flaschenpost jetzt was. Ich gehe nach oben, du nach unten. Bis dann und danke euch. Schön. So, tschüss, Mike. Ciao. Danke, dass du da warst. Tschüss. Kurzer TV-Demo hin. Ich zahle 60 Euro plus Mehrwertsteuer, wenn ihr Interesse habt. Ich wollte euch noch gerade jemand vorstellen. Der Vello hört hier mit. Das ist der Christian Zein aus St. Witt in Ostbelgien. Das ist auch die deutschsprachige Gemeinschaft in Belgien. Und der meine, wird einfach mal so reinhören. Das ist hier unten unter Vaco, der Vello. Hallo Vello. Hallo sagen. Hallo Vello. Hallo Vello. Nämlich, der hilft gerade mit in Eupen. Das ist auch eine Stadt in Ostbelgien, wo ich geboren bin im Übrigen, die Piratenpartei zu gründen. Man hat jetzt auch da schon in St. Witt in Hohenfenn eine Piratenpartei gegründet und versucht da jetzt nach und nach aufzubauen. Ich helfe ihm da so ein bisschen. Da kommt natürlich sofort ein belgischer Krähennest-Podcast, ist doch klar, oder? Sicher das. Ja, wunderbar. Ich weiß noch nicht, was ich da sagen soll. Das kommt dann noch. Wir wissen das ja auch nicht, wir tun das ständig. Wir wissen es manchmal auch nicht. Machen wir einen Spelunkencast draus mit Trappistenbier und mit Pommes, mit belgischen Pommes, genau. Und nach 2-3 Bier ist das überhaupt kein Thema mehr, worüber man sich unterhält. mich wundert nach unserem. Entschuldigung, ich sehe, da kennt sich jemand mit Bier aus. Ich bin ja auch nicht aus RW, sondern aus Bayern. Sind alle ganz still. Wie eben schon gesagt, ich bin nur zum Lauschen hier. Ich werde nicht viel sagen. Ich höre mir das erstmal an, wie das läuft mit Mumble und kann vielleicht was für uns mit rausnehmen, wie wir das einsetzen können für uns. Okay, ich muss jetzt mal eben für 10 Minuten verschwinden und mich ums Kind kümmern. Okay, bis gleich. Jo. Seid ihr denn im Bett schon irgendwie weitergekommen? Weil ich sehe da jetzt nicht so viel. Also Hörbuch ist jetzt abgehakt eigentlich. Wir warten noch auf Tom Jongmans, dass der den Rest sich anhört von dem Grundsatzprogramm Hörbuch und uns auf hoffentlich keine weiteren Fehler aufmerksam macht. Mhm. Und ansonsten warte ich eben drauf auf die von Steffi auf die Korrektur und auf die Korrekturen von Tobi. Und und dann hoffen wir, dass wir das möglichst schnell abschließen können. Also damit ist das eigentlich auch durch. Wollen wir dann mit Pakis Themen weitermachen? Ja, wegen mir können wir auch noch eben auf Tobi warten, aber was haben wir sonst noch? Hörbuch. Weiß ich gar nicht, worum es da jetzt geht. Ja, Hörbuch ist das Grundsatzprogramm. Ah, okay. Ja, das hast du ja fertig gemacht, ne? Da gab es auf der Mailingliste dann kurz noch eine Abstimmung mit dem John, hieß er, glaube ich, ne? Tom. Paki, klappt nicht so ganz mit dem Multitasking, oder? Bist mit was anderem beschäftigt gerade? Auch, ja, mit ganz vielen, weil ich kriege gleich noch Besuch. Ich habe gerade eben noch meiner Frau und meinem Kind Pommes gemacht und Frikadellen. Bisschen viel heute. Ja, wenn du dann gleich weg bist, könnten wir doch dann mal darüber sprechen, was du da aufgeschrieben hast. Ja, ich bin noch nicht so weit. Also ich kann euch ja mal das Pad zeigen. Ich bin mir auch noch nicht so ganz schlüssig, ob wir das Theme, das WordPress-Theme beibehalten sollen. An sich ist das ganz schick, aber ich weiß nicht, inwieweit wir da Einfluss haben, noch Sachen zu ändern. Haben wir nicht, ne? Wir haben keine Möglichkeit, da an den FTP-Server zu kommen. Oder weißt du das, Bernd? Natürlich haben wir die Möglichkeit, an den FTP-Server zu kommen, weil das der offizielle FTP-Server der Piratenpartei NRW ist. Da fragt man einfach mal die Abteilung Technik. Ja gut, dann müsste ich eventuell Dateien austauschen. Das handelt sich ja nicht um viel Kram, Grafik, weil im Moment kann man nur das Hintergrundbild wechseln und in der Kopfzeile halt diese breite, Spalte, wo das die Logos rechts am Rand sind. Weiß nicht, ob das reicht. Kann sein, dass ich da teilweise noch ein bisschen was addieren muss. Aber das gucke ich dann. Ich würde halt oben die Leiste komplett themenbasiert machen. Also, wenn ihr seht, in Zeile 49 habe ich mir überlegt, dass halt Navigation oben dann, das war jetzt der Vorschlag, dass wir da Krähennest einfügen, dann die Podcasts in unterschiedliche Themenbereiche, also Podcast, Pressemitteilung, Bekanntmachung, was gibt's da noch? Sonstiges, da würde ich dann halt so Spelunkencast und Talk im Sturm oder sowas machen, vielleicht einfach nur Talk nennen. Und dann so Ausklappmenüs, wie das in dem normalen Ratenkleider-Theme ist. Das gibt's zum Beispiel. Das haben wir jetzt ja auch schon mal über Team Impress und Wikifair. Ja, ist aber, glaube ich, das Einzige, ne? Genau. Ja, nee, super, das geht ja, stimmt, hast recht. Ja, dann brauchen wir das Team gar nicht wechseln, weil das war der einzige Punkt, wo ich fand, das fehlt. Aber wenn das da geht, hast du recht. Und ansonsten halt Farben noch ein bisschen anpassen. Ich finde die Idee, die mittlere Spalte weiß zu halten mit schwarzem Text gut, damit es gut halt lesbar ist. Aber ich würde die rechte und die linke Spalte halt zerfarblich ein bisschen absetzen und den Hintergrund ein bisschen sauberer gestalten und die obere Leiste halt mit einer eigenen CI verpassen. Vom Aufbau her, BB, vom Aufbau her würde ich es eher so lassen, weil da sind die Leute jetzt dran gewöhnt. Das würde ich nicht groß umbauen. Nur halt die obere Leiste. Oben bei der Navigation, ich weiß jetzt nicht, Krähennester, ob man das da oben hinsetzen sollte, solange da auch noch gar nicht geklärt ist, ob man jetzt die anderen Krähennester hat. Ja. Weiß nicht, und ja, wir haben ja natürlich unseren Krähen, also unseren Podcast, ist ja natürlich NRW eigentlich, Podcast allgemein, Fraktion und sowas. Nee, gebe ich dir vollkommen recht. Ich würde allerdings oben zum Beispiel Newsletter abonnieren und auch Team, Wiki und so den ganzen Kram eher nach rechts tun, weil das vom Thema her also Sachen sind, die nicht so prominent da sein müssen. Sehe ich genauso, stimmt. Ist ja auch rechts, ist schon Newsletter und Schatztruhe ist ja schon sowas wie Archiv. Da würde ich eher dann die Themen, weil wir haben sonst ein Riesenproblem mit dem Platz, weil wenn da jetzt immer noch mehr Kategorien dazukommen, kriegen wir das links in das Ausklappmenü irgendwann nicht mehr unter. Das wird dann so lang unten. Darfst nicht vergessen, dass auch Leute draufgehen mit dem Handy oder mit kleinen Laptops und dann wird das echt nicht schön. Also das Problem bei diesen Ausklappmenüs, wenn du einen kleinen Bildschirm hast, du kannst da nicht runterscrollen. Da musst du mit der Tab-Taste. Du darfst aber nicht vergessen, dass Handy ein eigenes Theme hat. Ah, kannst du mir das mal sagen? Ist das dann Mobile oder so? Ja, genau. Musst du mal, geh mal mit Handy gucken. Aber es ist recht übersichtlich. Also du hast natürlich die ganze Menüstruktur nicht. Das heißt, du müsstest dir das extra anschauen. Ja, gut, da muss ich dann eventuell nochmal ein neues Design machen. Heißt es gibt eine App oder so? Nee, WordPress erkennt, mit was online geht und bietet dann entsprechend, das kann man einstellen, verschiedene Themes an. Okay, cool. Ich bin mal weg. Schönen Abend noch. Tschö. Ja, dir auch. Tschüss. Ciao, Christian. Schön. Ciao. Danke. Tschüss. Ich habe mal eine Frage bei der Navigationsleiste oben Podcast. Willst du dann da die ganzen Unterpunkte, die jetzt momentan links sind, zum Aufklappen machen? Genau, also ich würde dann mir für die einzelnen Sachen irgendwie Oberbegriffe nochmal überlegen. Das hatte ich auch in der ab der Zeile 51 gemacht. Also Home, Podcasts, Pressemitteilung, Bekanntmachung, Talk war jetzt zum Beispiel waren Überlegungen. Und dann so Ausklappmenü, wo man eben nochmal in die Unterpunkte rein kann. Dass das da oben quasi zusammengefasst ist. Und nicht links das auch noch anbieten, aber halt nur für die Leute, die dran gewöhnt sind oder die es halt eben gerne da in einer Liste haben wollen. Vor allem, du kannst halt oben auch nicht anzeigen, wie viele das sind. Das finde ich links ganz schön, dass man halt so eine Übersicht hat von den Zahlen her. Von daher würde ich das links lassen, aber eben Sachen wie Newsletter abonnieren, Newsletter, aktueller Newsletter, Team Impressum und sowas nach unten. Fraktionen und Kandidatencheck müssen wir mal gucken. Ich hatte überlegt, ob wir nicht wie sowas wie Kandidatencheck, das ist ja was recht Aktuelles, ob man da nicht links über dem Ausklappmenü eine Box reserviert, um Sachen anzuteasen. Also sprich sowas wie Kandidatencheck, Podcasts und Fraktion da immer reinzutun, solange das aktuell ist. Sonst, sobald was Neues kommt, das dann damit auszutauschen. Finde ich eine super Idee. Tobi, heute Abend um 9, also ich kann erst nach Viertel nach 9 könnte ich dabei sein. Du meinst jetzt wegen der GEZ-Sache? Genau. Ja, für mich okay, ich hoffe die anderen haben dann gleich Zeit da, weil oder 8:30 kann ich nämlich dann doch nicht, weil ich gleich einen Podcast erst mit Johannes habe. Eben, deswegen, das wird ja auch nicht in ein paar Minuten, da wird ja auch ein bisschen länger dauern. Denke ich auch mal. Okay, also ich komme dann eben ein bisschen später und ich muss jetzt auch raus wieder. Okay. Alles klar, ja. Schön, dass du da warst. Ich habe auch noch eine Sache, die dann da in den Konzept mit reinkäme. Ciao, Klaus. Dass ich vorschlage, dass wir für jede Kategorie, so wie das jetzt auch bei dem, ich glaube, Pressemitteilung war, farbliches anderes Logo macht und dann halt auch mit jedem jeweiligen Text anders. Dass man halt, wenn man oben in diese Reiter reinspringt, dass die Farbe sich von der Seite auch so ein bisschen anpasst. Also, dass das Logo halt andersfarbig ist und man eben sofort weiß, wo man ist. Aber da muss ich gucken, ob das vom Theme geht. Oder ob dann einfach nur das Logo wechselt. Ich schmeiß das Theme einfach raus, wenn es dir nicht gilt. Ja, ich muss gucken, ob es was Vergleichbares gibt, weil das ist recht statisch. Das ist immer auch, das Problem ist, du sagst jetzt so einfach, schmeiß das Theme raus. Nur das Blog-System von NRW hat nur bestimmte Themes zur Auswahl und ich werde den Infosocker nicht dazu überredet kriegen, dass der noch für mich extra ein neues Theme nur fürs Krähennest installiert, weil letztens hat er schon gesagt, so Sachen, das ist viel Arbeit und da muss er viel umstrecken und da findet er einfach nicht die Zeit für, was ich auch total okay finde. Er sagt halt, ich soll die Themes verwenden, die schon da sind und da ich die noch nicht alle kenne, das auch teilweise ein bisschen komplexer ist, weil ich gucken muss, ob das die gleichen Plugins hat und so, würde ich jetzt erstmal mit dem weiterplanen und gucken, was es da an Möglichkeiten gibt mit dem Theme und wenn ich da wirklich an eine Grenze komme, wo ich sage, es geht gar nicht anders, dann gucke ich mal, ob die anderen Themes das eventuell besser können. Nur was ich euch jetzt also fragen wollte, mir hatten die anderen Themes halt damals nicht mehr gefallen. Nee, mir auch nicht. Also ich finde, für unsere Fälle, für unsere Anforderungen ist das Theme auch wirklich bisher das Beste, weil es eben auch die leichtesten Handhabungen für die Sachen, die wir da so brauchen, bereithält. Was ich gerne jetzt als allernächstes machen würde, da hoffe ich, habt ihr nichts dagegen, dass ich die CI vorschlage, dass wir zumindest schon mal die Seite, so wie sie jetzt ist, nicht vom Aufbau ändern, aber vom Design her ändern, weil ich also mit mehreren Leuten jetzt schon gequatscht habe, die gesagt haben, sie kriegen ein bisschen Probleme mit der Farbe und mit den Farbkombinationen in der Headline. Das wäre halt auf Dauer sehr anstrengend, dieses durchgehende Orange. Da wollte ich einfach vorschlagen, dass ich da jetzt ein paar Designs mache und euch die mal zuschicke. Ja, mach. Ja. Hat da jemand was gegen? Wollt ihr irgendwas einwerfen? Oder habt ihr noch Ideen, was ihr gerne drin haben wollt? Auch auf die Gefahr, dass ich euch auf die Nerven gehe. Ich hätte gerne sichtbar 3 Links für die 3 Podcasts, die wir anbieten. 3 Feed-Links. Was heißt das? Also, du hast, wenn du zum Beispiel mit einem mobilen Gerät oder womit auch, eigentlich auch mit einem Windows-Rechner, Linux-Rechner, wenn du dann auf so ein Feed klickst, dann geht oft die entsprechende Anwendung gleich mit auf, so dass man weiß, aha, wenn ich da drauf klicke, dann kann ich den Podcast abonnieren. Ach, du meinst und jetzt die bei den einzelnen Artikeln? Nein. Der Podcast, der Hauptpodcast-Feed. Unter Team habe ich die 3 Links ja schon hingesetzt, aber das findet da garantiert keiner. Unter Team? Ach, du meinst, wo du letztens meintest. Nee, wo ist das? Ah, wenn man auf Team Impressum oben geht, dann RSS-Feed, meinst du? Den Krähenes-Podcast-Feed, den Pressemitteilungs-Feed und den Sitzungs-Feed. Weil du musst ja davon ausgehen, dass eben nicht jeder über die Blogseite sich den Podcast anhört, sondern eben loszieht und sagt, so, jetzt möchte ich gerne mobil abonnieren. Zum Beispiel bei Podkicker kriege ich es nicht hin, dass der Sitzungspodcast angezeigt wird. Ich weiß auch leider nicht, wo sich Podkicker wirklich bedient, an welchem Verzeichnis. Deswegen wüsste ich nicht, wo ich es eintragen kann. Aber das ist doch was für rechts oben, für ganz prominent eigentlich, über Schatztruhe noch. Das ist deine Entscheidung. Hauptsache, man sieht's und es ist nicht in der Unterseite versteckt. Ja, das würde ich ganz rechts machen. Auf der unteren Seite ist es eben Mistwissen recht geben. Und dann mit graschen Buttons und nicht den kompletten Link, so wie wir das jetzt haben. Weil das sieht ja komisch aus, wenn das da in einem Link irgendwie so komisch umgebrochen ist. Also so die Überschrift im Prinzip, unsere Feeds zum Abonnieren oder so, ne? Ja, oder eben als Textlink, aber halt dann der Krähenes-Podcast mit dem Link dahinter, Pressemitteilung und mit dem Link dahinter und Sitzung mit dem Link dahinter und dann irgendwie ein XML-Logo oder sowas noch, damit man weiß, was das ist. Oder darüber XML-Feeds als Überschrift. So wie jetzt bei Schatztruhe mit diesen Pfeilen oder so. Das halt ein bisschen knackiger ist. Was ist denn eigentlich? Braucht man eine Schatztruhe und ein Archiv oder ist das nicht irgendwie das Gleiche? Schatztruhe sind im Prinzip die Feeds nach Monaten. Und Archiv ist die Wiki-Seite, glaube ich, oder? Nee. Ach, da machst du direkt diesen Piratenwagen mit Demokratie auf. Da geht eine neue Seite auf und dann siehst du die Feeds in der Tabelle. Ja, das war der spezielle Wunsch von Tobi, dass wir sowas haben. Ja, das können wir aber auch unten irgendwo platzieren unter Archiv. Da würde ich dann, wenn, noch eher eine extra Box machen oder zum Beispiel unter weiß nicht, hier Podcast direkt hören und Archiv Links, da würde ich das mit reintun. Ja, das meinte ich ja, da gucke ich auch, aber jetzt so nach Monaten sortiert, braucht man das auch? Ach, da geht das auch, ja. Das weiß ich nicht. Du meinst diese Tabelle als in Monaten? Ja, diese Schatztruhe, ob man das braucht, also wer da guckt. Wahrscheinlich alle die keinen Bock haben auf die Liste. Also ich habe da gerade zum ersten Mal drauf geklickt. Ich auch. Ich auch. Dann lass ich auch noch anmerken, hier die Variante Podcast direkt hören und Archiv, das übersehen irgendwie alle fast alle. Ja, aber das finde ich gerade wichtig, dass ich da, wenn ich auch jetzt länger nichts gehört habe, nicht alles habe, sondern vielleicht nur die Sitzungspodcasts, weil ich schon weiß, welchen Sitzungspodcast ich mir anhören möchte. Ja, vor allem, wir hätten jetzt ja auch die Möglichkeit, ich habe ja dieses Gruppierungstool geschrieben. Also ich hatte da eigentlich so die Idee, wenn wir uns die Arbeit machen wollen, oder es ist ja schon so, wenn ihr jetzt euch zum Beispiel mal, genau, lasst das mal eben machen, mögt ihr mal eben die Seite von der AGÖA aufrufen, die Wiki-Seite? Moment. Die Krähenes-Seite? Nein, AGÖA. NRW-Doppelpunkt irgendwas, ne? Ich kann den Link schicken, Moment. Bitteschön. Arbeitsgruppe, genau. Und dann? Und dann? Schaut ihr mal auf Aufzeichnungen Und bevor ihr draufklickt, guckt euch mal den Link Krähennest-Aufzeichnung an. Ja. Ah, okay. Und wenn ihr euch den intensiv angeguckt habt, dann klickt mal drauf. Du meinst, man kann da oben... Ah, du kannst die Links ändern. Du kannst das gruppieren. Und wenn du angemeldet bist, dann zeigt dir den Link sogar extra an, dass du dir einfach Copy-Paste irgendwo reinklatschen kannst. Ja, aber das habe ich jetzt. Du, ja. Tobi, bei mir klappt das immer noch nicht. Bernd zählt nicht so. Bei mir auch. Nee, sag mal, bei dir auch nicht? Nee, bei mir auch nicht. Also da kommt dann der Feed, der normale Standard-Feed. Ey, was ist denn der normale? Bei mir kommt AGÖA. Also, alle haben das gleiche Internet. Und der eine, also, der drauf... bei mir kommt das. Du siehst Krähennest Meeting, der NRW-Podcast. Und nur mal zu fragen, wenn ich jetzt mal gucke, Paki, siehst du links ganz oben die ID 443 und darunter 417. Hä? Du siehst die... okay, nochmal. Du siehst die Podcast. 45, Sitzung der AGÖA. Nee. Was siehst du denn? Ich sehe 12.442. Ja, 302. Habt ihr denn da keinen Filter da oben, wo ein Pfeil ist? Der Filter, da steht nichts drin in dem Filter? Da steht alle. Dann hat es in der Tat nicht funktioniert. Also ich habe da auch einen Filter und jetzt könnte ich das ändern, weil ich mir jetzt nur die Sitzungen von AG Transparenz anhören Moment, möchte. Moment, das ist ja gar, ich sehe gerade, im Link ist noch ein Fehler drin. Ich wollte gerade sagen, der Link hat keine Unterstriche, ne? Ja, warte, ich guck mal hier rein. Also, das ist eigentlich total einfach zu programmierendes Feature. Ich weiß nicht, wie oft ich da ran musste, weil es nicht funktioniert hatte. Sekunde. Du bist halt einfach viel zu gut für einfache Dinge. Ah, wahrscheinlich, ne? Ach, du bist so, ja, Motivationstrainer. Aber ist ja egal. Also, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Man kann da sortieren. Die Liste kann man sich auch filtern lassen. Und das kann man dann natürlich in den Link einbauen auf der Webseite. Ja, aber trotzdem, wie heißt das Ding jetzt? Krähennest-Sitzung, Moment. Sag doch einfach mal, was wir hinter Group schreiben sollen. Also Group gleich. Nee, warte. Sekunde. Ist um. Ja, ich probiere es auf, bevor ich sage, jetzt macht ihr mich schon hektisch. AKRL-Treffen beigetreten. Aha, da nennt sich jemand Arbeitskreis-Real-Treffen. So, jetzt geht doch bitte nochmal auf die Seite. Ich habe den Link gerade verändert. Und dann sage ich euch auch was falsch. Der Podcast-Name stand nämlich nicht drin. Ach so, jetzt Krähennest-Sitzung, Group-Sitzung, AGÖA. Ja, jetzt. Jetzt zeigt er nämlich wirklich nur die Sitzung an. So, und jetzt bitte meldet euch doch nochmal eben kurz an. Mit eurem Usern. Seid ihr angemeldet? Jetzt zeigt er aber unbedingt nicht mehr an. Klar, so jetzt genau. Wenn ihr jetzt einen Filter ansetzt. Dann kannst du den Link rauskopieren. Ich hab den nicht, zeig dir nur an, wenn du angemeldet bist, damit die Leute nicht so viel von Infos erschlagen werden. Ja. Aber da kannst du den dann einfach rauskopieren und dann könnten wir auf der Krähennest-Seite sagen, hier hast du alle Sitzungspodcasts der AGÖA oder aus der Fraktion oder Pressemitteilung Deutschland, NRW, was weiß ich. Da sind ja schon super viele dicke Engel drin. Klasse. Ja, deswegen, dieser Engel haben wir ja, nur es weiß kein Mensch. Super, Kira, echt, die klang, als hätte das das komplett Neueste von der Welt. Ach, wie ich geschrieben habe, das haben zwei Leute schon mit dir besprochen gehabt. Ja, okay. Ja, ich glaube, was sie einfach meinte, dass das so verloren geht, wenn das da nur ist. Sie meinte halt, dass wir das irgendwie prominenter machen, da wäre ich aber auch, dass wir da auf der Webseite irgendwie noch einen eigenen... einfach einen Link, dicker Engel, dann hast du alle dicken Engel-Podcasts. Genau. Ja, ich meine, dass das alles da drin ist, ist ja reiner Eigennutz von mir, weil ich höre mir die Dinger ja tatsächlich auch alle an. Und ich gebe auch zu, ich habe mir die rausgepickt, ich habe ja nicht alle genommen, die ich jetzt auch gerne hören wollte. Mhm. Weil ich mir dachte, wenn einer was anderes hören will, ja, hey, dann soll das einfach fertig machen. Ja. Aber Tobi, weißt du, was mir jetzt gerade mal auffällt, was du machen könntest? Bitte? Bei den einzelnen Feed-Listern auch den XML-Link zum sozusagen Abonnieren noch irgendwo dazu packen. Ich finde das immer blöd, wenn andere Leute Ideen haben, die ich selber hätte haben müssen. Weil wenn du drauf gehst, hast du ja keine Chance, das zu abonnieren. Stimmt wohl, ja. Kommt mir gerade so vor, als wenn mir jemand sagt, hör mal, an deinem Auto, mach mal Räder drauf, ist viel cooler. Nee, so war es aber nicht gemeint. Ist mir jetzt nur gerade aufgefallen. Ich sitze hier gerade und denke mir so, nee. recht hat. Ich laber seit Ewigkeiten, dass auf die Startseite die Feeds richtig verlinkt werden müssen und habe es auf der eigenprogrammierten Seite nicht drauf. Ist stark, ja. Wer von euch hat denn mit mir die Navigation der Webseite zu machen? Weil ich hätte da Bock, irgendwie einen Sparringspartner zu haben, um die Unterteilung oben in der Leiste und links und rechts halt so zu gestalten, dass das auch wirklich Sinn macht und Spaß macht, da zu navigieren. Und alleine fallen einem manchmal, ist man betriebsblind. Hast du da Bock drauf, Bernd oder Tobi oder ihr beide? Können wir gerne machen. Müssen wir halt nur irgendwie einen Termin finden, wo wir uns mal ein Stündchen zusammensetzen. Ich werde auch für Bernd. Okay, hast du Montagabend Zeit? Nee, Montagabend habe ich keine Zeit. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.